Deutscher Gong, Halbstundenschlag. Der neue Stundenschlag. Die Parole der Kinzler Uhrenfabriken heißt in Zukunft: Deutsch die Uhr, Deutsch der Klang. Deutsch die Uhr, Deutsch der Klang.